Waldschein. Mibend alle Wegelein trächten, mibend alle Wegelein trächten, mibend alle Wegelein trächten, wenn ich ja bald von dir bald schein. Bist du ja ich ein anderer, bist du ja ich ein anderer, bist du ja ich ein anderer, wenn ich ja bald von dir bald schein. Yeah. I know. So I was hoping maybe people could tell a little bit about their history. Yeah, we were in Slovenia. We were in Slovenian. But if you could say it in German or Gocherish. We were in Slovenian. But I was 600 years. Ich habe geflüchtet nach Österreich und von Österreich habe geflüchtet nach Amerika. Seit 52, meistens in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, ich habe alle auf Amerika, die meisten Gottschäber. Die Buren dort geblieben und die meisten haben Duha kamen. You know? That's how it was. Ja. Yeah. Wiederholen. Ja. Yeah. Wir kamen von Slowenien. You just look at them. The camera is not here. Ja. Yeah. Yeah. Wir haben 600 Jahre in Slowenien gewohnt. Eine deutsche Insel. Und nach dem Krieg, ich habe geflüchtet nach Österreich. Und von Österreich habe ich nach Amerika ausgewandert. In 52, in 80, in der Zeit. Ja. It's really important. You only look to them. You only look to them. Ja. Hä? Möchte auf ihm auch nicht schauen. Oh, ja, ja, ja, I know. Okay, look. Auf dich schauen, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, I know. Ja. Wir sind durch die Hölle gegangen. Wir sind von Slowenien auf Amerika leimen gebunden, wo sie ungehört haben. Nur das Gewand. Durchaus. Ich habe geflüchtet nach Österreich. Und von Österreich habe ich dann nach Amerika. In den 50er Jahren, in den 60er Jahren, ich habe alle nach Amerika, die meisten. Ja. Life in America? Ja, ja, ja. Wir sind durch die Hölle gegangen. Ja. Ja. Viele haben sich umgebracht. Die Partisanen und die, you know, die Gorillas. Wie in Syrien, dasselbe System. Ja. Ja. Wie lange hat es von Slowenien zu Austria? Pardon me? Wie lange hat es genommen von Slowenien nach Österreich? Wir sind von Slowenien nach Österreich. Wie lange hat das genommen? Monat? Ungefähr eine Woche. Eine Woche, ja. Ja. Mit Ochsen sind wir gegangen, mit Ochsen und Wagen. Und dann haben die und dann haben sie uns alles weggenommen. Und uns jetzt alles weggenommen an der Grenze. Sogar die Schuhe ausgezogen an der Grenze. Alles weggenommen. Die Kleider ausgezogen. Alles ausweggenommen. Ja. Ja. Das waren schwere Zeiten. Schwere Zeit ging waren. Ja. So wie alt waren? Pardon me? Wie alt bist du gemacht, wenn du weg bist? Ich war 12 Jahre alt. 12 Jahre. Ja. Da bin ich noch 2 Jahre in die Schule gegangen in Österreich. 2 Jahre. Nein, nein, kein Englisch noch. Ja. Meine Mutter war hier 8 Jahre und ist dann zurückgekommen nach Amerika, nach Slowenien. Viele sind wieder zurückgegangen, you know. Das war eine schwere Zeit hier damals. Nach dem Ersten Weltkrieg war eine schwere Zeit in Amerika geworden. Sehr schwere Zeit. Ja. Und viele sind wieder zurückgekommen nach Slowenien. Was hat deine Familie gemacht? Can I just wait and Oh, mehr Gezeberisch reden, ja, oder? Ja, ja. Ja. Ja. Ich sing da Liedle, oder? Die Endle bebe dir noch trächten. Der Mone, da zieht über der Flair hin. A zieht über der Flair hin. Der Mütter. Der Bild dahin. Über's Heimatle grün. Der Mütter, sie scheint eigentlich rot. Bist du wieder kimmisch, bin ich längst schon tot. Bist du wieder kimmisch, bin ich längst schon tot.